dein Leben sind nur darin, andere zu kritisieren. Das Leben von gefühlten Werten ist nicht immer leicht. Selbst wenn ich daran scheitere, hab ich mehr als du. Du mich fragtest,